stirbt die menschliche Seele mit dem Leib, die menschliche Seele stirbt niemals, der Glaube und sogar die Vernunft beweisen uns, dass sie unsterblich ist. Das gehört auch wieder dann zur Apologetik, zu zeigen, dass die menschliche Seele existiert auf der einen Seite und dass sie auf der anderen Seite als geistige Substanz unsterblich ist. Sogar die Vernunft beweist uns, dass die Seele unsterblich ist. Der Glaube insofern, dass Gott sich verpflichtet hat, dass Gott offenbar die geistigen Wesen, sowohl die Engel wie die Menschen, Seelen nicht vernichtet. Das ist ja eine von den vielen Heresien heute vom Herrn Bergoglio in Rom, den viele als Papst Franziskus ansehen, dass er sagt, na, die schlecht sind, die Menschen, die mit bösem Willen, mit der Sünde, im Stand der Sünde aus diesem Leben scheiden, da vernichtet Gott ihre Seelen, damit sie nicht ewig leiden müssen. Kompletter Blödsinn. Natürlich, der liebe Gott, auch die Engel, die ihm nicht gehorcht haben, genauso vernichtet. Und das war wäre, gibt es keine Teufel, keine Hölle, aber das ist ja für den Herrn Bergoglio sowieso eine Binsenweisheit, dass es keine Hölle gibt. Zu seinen vielen, vielen Irrlehren, Irrtümern, Heresien. Die menschliche Seele stirbt nicht mit dem Leib, sie wird irgendwann vom Leib getrennt. Das ist, was wir den Tod nennen hier, der erste Tod. Der zweite Tod, wie die Heilige Schrift nennt, ist der Tod in der Hölle, wenn er sein Ziel verfehlt hat. Sonst stirbt der Mensch nicht mehr, aber in gewissem Sinne, der seine ewige Glückseligkeit verfehlt, sein eigenes durch sein Sündigen, beharren in der Sünde, der stirbt sozusagen zum zweiten Mal, weil es dann eben kein Zurück mehr gibt nach dem Gericht, nach dem Tod.